Idee. Orientierung. Die Ausrichtung auf den eigenen Lebensweg als Mensch soll bei uns schon veranlagt sein. Etwas bringen wir mit. Das kennen wir gut.